1 live. Noob und Nerd, die WG mit Manuel, Dennis, Ruffelkopter und Sie. Dennis? Wohnzimmer! Oh, ich bin voll depri, dass die Ferien zu Ende sind. Aber wir haben in den Ferien schon geile Sachen unternommen. Ja, zum Beispiel das Kirschkernweitspucken. Okay, ich fang an. Oh, Kern verschluckt. Jetzt ich. Oh, Kern verschluckt. Jetzt ich. Mist verschluckt. Schon wieder verschluckt. Und wie wir danach 2 Wochen lang ständig aufs Klo mussten. Manuel, bist du endlich fertig? Moment. Jetzt. Das sind priceless Memories. Hola, Jungs. Hi, Sie. Hast du auch schöne Erinnerungen an die Ferien? Nein. Ich weiß vor allem noch, wie wir Frisbee gespielt haben. Manuel, fang! Hab sie. Dennis, fang. Hab ich. Dennis, wirf zu mir. Hallo? Nee, du hast kein Leben mehr. Du musst jetzt 12 Minuten warten oder dir für 1,99 neue Leben kaufen. Das haben wir aus In-App-Käufen gelernt. Ich geh wieder rein. Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Tach, ihr WLAN-Passwortvergesser. Tag, Herr Braunschweig. Na, was haben Sie in den Ferien gemacht? Ich hab einen Raumduft designt. Oh, was für einen? Brise Classic Lehrerzimmer. Oh, wie haben Sie das hergestellt? Man gießt verbrannten Melitta-Kaffee in eine alte Ledertasche und raspelt einen schrumpeligen Apfel rein. Riecht mal. Erschreckend echt. Lasst euch von Herrn Braunschweig wecken. Mit der 1Live-App. Alle Infos auf 1Live.de.